11. Todestag das große Kurt-Demmler-Special auf Radio Marabu. Mit Jürgen Eger spreche ich in dieser Stunde am Telefon zum Thema. Außerdem startet sie mit Marek Rechuta. Für ihn übersetzte Kurt Demmler einen der größten polnischen Hits. Wichtig sind die Tage, die unbekannt sind. Bekannt der Karneval jedes Jahr. Halali, der Fasching ist aus. Kurt Demmler direkt im Anschluss. 30 Minuten nonstop Marabu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, check it out. Jetzt auf Radio Marabu. Viele Tage gab's zu verlieren die Kräfte, zu verlieren den Atem, viele Augenblicke, taten dir mir leid, da blieb nichts zurück, die Erfahrung nur. Wichtig sind Tage, die unbekannt sind, die sind wichtig. Wichtig der Augenblick, in dem wir uns dann entscheiden. Wichtig sind Tage, die unbekannt sind, die sind wichtig. Wichtig der Augenblick, in dem wir uns dann entscheiden. Einen Mann, der ließ Haus und Hof einfach hinter sich, der verlor die Lust, seinen guten Ruf, hab und gut nichts blieb, die Erfahrung nur, die Erfahrung nur. Wichtig sind Tage, die unbekannt sind, die sind wie. Wichtig der Augenblick, in dem wir uns dann entscheiden. Wichtig sind Tage, die unbekannt sind, die sind wichtig. Wichtig der Augenblick, in dem wir uns dann entscheiden. Wie kann ich ergründen, den ich nicht kenne? Die Gedanken ordnen, die für die ich brenne. Wie kann ich das Herz trennen vom Verstand? Wie mein kleines Häuschen bauen auf großem Land? Wie kann ich ergründen, den ich nicht kenne? Die Gedanken ordnen, die für die ich brenne. Wie kann ich die Wahrheit trennen vom Betrug? Suche eine Antwort, Zeit hast du genug. Wichtig sind Tage, die unbekannt sind, die sind wichtig. Wichtig der Augenblick, in dem wir uns dann entscheiden. Wichtig sind Tage, die unbekannt sind, sie sind wichtig. Wichtig der Augenblick, in dem wir uns dann entscheiden. Lalli, halali, der Fasching ist aus, die alte Prohaska wischt das Treppenhaus. Halali, halali, an den Türen hört sie das Ende vom Fasching in der Früh, in der Früh. Herr Müller aus dem vierten Stock schimpft sehr mit seiner Frau, die hüpft herum im Unterrock und lächelt mild und blau. Herr Müller merkte erst zu Hause, sie trug keinen BH, nun wusste er, weshalb sie stets getanzt hat, gar so nah. Doch hätte er mal mit ihr getanzt, hätte er es ja gewusst und hätte besser aufgepasst auf seiner Gattin Brust. Halali, halali, der Fasching ist aus, die alte Prohaska wischt das Treppenhaus. Halali, halali, an den Türen hört sie das Ende vom Fasching in der Früh, in der Früh. Die Kinder aus dem dritten Stock von Nieske Schmidt und Klett, die fand man früh knapp kostümiert in Nieskes Ehebett. Die Eltern wurden alle rot, wer gleich was Schlechtes denkt, hat auch schon sowas vorgehabt. Dann haben sie versenkt den Kindern ihren Po, die schrieben darauf einen Text. Professor Burmann, sagen Sie uns, ist Fasching Gruppensex? Halali, halali, der Fasching ist raus. Die alte Prohaska wischt das Treppenhaus. Halali, halali, an den Türen hört sie das Ende vom Fasching in der Früh, in der Früh. Franz Kieselmann ist ein Student, der wohnt im zweiten Stock. Doch sieht man durch das Schlüsselloch am Stuhl, hängt ein Rock. Und wenn man gute Ohren hat, dann hört man leise was. Frau Krüger sagt, sie sei ja sehr für ein Fasching Spaß. Doch hätte sie das Bett nur dem Franz Kieselmann vermacht und schreibt die Zimmerkündigung noch in derselben Nacht. Halali, halali, der Fasching ist aus. Die alte Prohaska wischt das Treppenhaus. Halali, halali, an den Türen hört sie das Ende vom Fasching in der Früh, in der Früh. Im ersten Stock, da wohnt bei uns Familie Dr. Gries. Die haben vom Haus einen Schigoli und eine Menge Kies. Die sparen für ein Einfamilienhaus mit einem Swimmingpool. Und ihre Kinder sind die schönsten Kinder in der Schule. Und sieh grad, was der Jüngste schon wie sein Vater spricht. Fasching macht dumm und impotent, drum feiern wir ihn nicht. Halali, halali, der Fasching ist raus. Die alte Prohaska mischt das Treppenhaus. Halali, halali, an den Türen hört sie das Ende vom Fasching in der Früh, in der Früh. Aber haben wir den Moralapostel Klier, der späht schon stundenlang durch einen Spalt in seiner Tür. Wie unten da im Treppenhaus ein Liebespaar was macht und schließlich in den Keller huscht, da ist es länger Nacht. Doch wie er nichts mehr davon hat, da kommt sie ihm auf einmal, rennt hinterher und schmeißt sie raus, von wem die Moral? Halali, halali, der Fasching ist aus. Die alte Prohaska wischt das Treppenhaus. Halali, halali, an den Türen hört sie das Ende vom Fasching in der Früh, in der Früh. Die alte Prohaska ist nicht aus diesem Haus. Sie hilft hier nur manchmal als Raumpflegerin aus. Die alte Prohaska, die macht's für wenig Geld. Sie macht es, dass sie hat noch einen Anteil an der Welt und wischt vor mancher Wohnungstür noch länger, als sie braucht. Und alle haben was davon und die Prohaska. Halali, halali, der Fasching ist aus. Die alte Prohaska wischt das Treppenhaus. Halali, halali, an den Türen hört sie das Ende vom Fasching in der Früh, in der Früh. Der Fasching ist aus. Kurt Demmler auf Radio Marabu. 30 Minuten nonstop. Es geht weiter mit Titeln von ihm. Karussell wie ein Fischlein unterm Eis und Lift, mein Herz soll ein Wasser sein. Ein Fischlein unterm Eis. mich reißen und dabei nicht ruhen. Und ein jeder sagt, er wäre gut für mich. Yeah, was ist zu tun? Wenn es eine Liebe für die Seele gibt und der Leib blieb deine andere heiß, häng ich da und bin auf einmal ungeliebt, wie ein Fischlein unterm Eis. So als wenn ich nicht dazu gehöre, so als ob ich nicht mit ihnen reiß, so als wär ich in allem nicht mehr als ein Fischlein unterm Eis, als ein Fischlein unterm Eis. Mein Herz soll an Wasser sein, ein stilles Wasser. Das noch der kleinste Stein drehen Wellenkreise schlägt. Mein Herz soll ein Wasser sein, ein blaues Wasser, wohin der Fisch sehnsucht, sich glitzernd bewegt. Mein Herz soll an Wasser sein, ein großes Wasser, so groß wie die Nacht, so groß wie der Tag. We'll be right back. Mein Herz soll ein Wasser sein, ein salziges Wasser, das aus den Augen rinnt. 70s. Retro. Marabu Retro. Aus dem Teppich, dass das Herz auf Sand geht. Stille und Kerzen stellt an den Weg. König der Welt. Ist das Herz, das liebt, und jeder Herzschlag ist ein Ritterschlag, wenn er gilt dem anderen. Diese Macht. König der Welt ist das Herz, das liebt. Und jeder Herzschlag ist ein Ritterschlag. König der Welt Rainer Demmler, 30 Minuten Nonstop Music Block, gleich das Gespräch mit Jürgen Eger. Wir haben gehört, König der Welt, Karat, 4 PS, Lift, Karussell, Kurt Demmler selbst, der Fasching ist aus und aus Polen Marek Rechuta. Lord Litter für Radio Marabu 2020. Jetzt auch auf kurze Welle. Tidy up yourself, dust off the jam jars on the shelf. Tidy up yourself, lazy failure. Tidy up your life, don't leave the hardship to the wife. Tidy up your life, sinking sailor. Bong tiny bong tiny Coca-Cola bong, Charlie Barnes give me bong, I see Jesus. Next thing you know, I'm a wizard in the flow. Aus Berlin, Anton Barbeau. Lord Litter mit Musicbox, produziert für Radio Marabu. Jetzt auch auf kurze Welle. Gleich Musik aus dem Buch 111 Jazz-Alben, die man gehört haben muss, das im Immons Verlag erschien, mit Rainer Wittkamp und Roland Spiegel. Und ich grüße die Hörer von Radio Marabu. Radio Marabu präsentiert 111 Jazz-Alben, die man gehört haben muss. Camille Falkenberg 2020, am 7. März in Lübau, am 14. März in Zwickau, am 21. März Weinböhler, am 27. März Stappenhagen, am 28. März Greifswald, am 4. April Görlitz, am 18. April Chemnitz, am 24. April Berlin, am 25. April Warnemünde, am 9. Mai Pankretal und am 16. Mai Taran. Vor den Kathedralen der unbegrenzten Macht. Hi, hier ist Falkenberg, ihr hört Radio Marabu, Europe's Alternative Music. Fallende Horizonte, fallende Horizonte, der letzte Vorhang. Im leisen Verschwinden der Landschaft. Marabu 6150. Wir sind in der Kurt Demmler Sendung auf Radio Marabu und ein Experte für Kurt Demmler ist Jürgen Eger. Ich begrüße ihn, unseren Kollegen aus Berlin. Dankeschön. Du beschäftigst dich seit Jahren mit dem Thema, hast auch Bücher geschrieben. Was treibt dich da an? Ja, ich habe in der DDR-Schule gelernt, was Freundschaft sei. Unter anderem mit dem klassischen Gedicht Die Bürgschaft. Und meine Idee von Freundschaft ist, dass ich eine Freundschaft nicht in die Tonne kloppe, nur weil irgendwelche durchgeknallten Staatsanwälte kommen und einen Kollegen irgendwelcher Straftaten bezichtigen, die er nicht begangen hat. Was allerdings offensichtlich seit 1990 ein großer Trend geworden ist unter den DDR-Bürgern, das fängt im Politischen an, also dass zum Beispiel Heinz Kessler schon das erste Mal im Knast saß, als Modrow noch Ministerpräsident war. Wir haben es damals allerdings nicht erfahren und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe in meiner nächsten menschlichen Nachbarschaft bei einem Freund großes Unrecht gesehen und ich bin der Meinung, dass ich da nicht einfach den Kopf in den Sand stecken kann, weggucken kann. So hat man es mich gelehrt in der DDR. Du bist damit oft angeeckt. Es gibt zwei Begriffe, die in deinen Argumentationen auftauchen. Da würde ich kurz mal um eine Definition bitten. Das eine ist Suizidierung. Was bezeichnest du darunter? Ich bin übrigens nicht der Einzige, der das verwendet in dem Zockersbuch, also der sogenannte berühmteste Gerichtsmediziner Deutschlands, der benutzt dieses Wort auch, also Suizidierung oder Suizidieren ist ja das Verb von Suizidierung. Es geht darum, dass diese Art von Tod gerne in den größten Medien als Freitod bezeichnet wird. Und du meinst, es ist eher ein Treiben in einen Tod? Es ist ein sehr unfreier Tod. Also im Prinzip Aufbäumen von Angst, Benutzen auch von depressiven Störungen. Also Kurt Demmler war hochdepressiv. Man hat ihm seine Antidepressiva entzogen. Das geht übrigens aus diesem Zockersbuch hervor, was vorher nicht veröffentlicht wurde. Und man hat ihm zwei Gürtel gelassen. Also ein hochdepressiver Mann bekommt seine Medikamente entzogen. Dafür lässt man ihm aber zwei Gürtel. Und in diesen zwei Gürteln hat er dann Jahren. Wir lassen es so stehen und kommen zu dem zweiten Begriff, den ich hinterfragen möchte, der Begriff Merkel-Knast. Da geht es darum, dass wenn irgendwo auf der Welt jemand stirbt, nach Belieben der merkelschen Propaganda, die nicht Propaganda heißen darf, Putin schuld war. Also wir haben hier eine Propagandatechnik, die Dinge eines Staats oder die angeblichen Dinge eines Staats mit einer einzelnen Person zu verbinden. Das kommt vom Antistalinismus her. Stalin war ja auch immer an einem schuld, Stalin ist immer der Böse und so weiter und so fort. Das war bei Margot Honecker dasselbe, die für die sogenannten Zwangsadoptionen zuständig sein sollte. Und merkwürdigerweise ist Merkel für nichts zuständig und für nichts verantwortlich, außer für Rentenerhöhung. Mit einer kleinen Ausnahme, seit es Pegida gibt, ist sie auch für die offenen Grenzen, wird sie auch öffentlich, suböffentlich für offene Grenzen beschuldigt. Aber eigentlich hat Merkel mit diesem ganzen Staat hier nichts zu tun, außer bei Rentenerhöhung und bei anderen Wohltätigkeiten. Also eine alte Propagandamethode, und darum geht es ja auch immer in deinen Glossen bei uns. Um eine Propaganda-Asymmetrie, die man sozusagen kontern muss, meiner Meinung nach. Man darf sie nicht anerkennen, weil wenn man sie anerkennt, wenn man das nachplappert, dann ist Kurt Demmler natürlich schuld. Aber du warst nie dabei bei Taten, Handlungen. Nein, nochmal, ich war natürlich auch dabei. Also zum Beispiel hat es die Mädchengesangsgruppe angeblich nicht gegeben. Ich war aber dabei, als sie aufgetreten ist. Es gibt auch einen Bericht in der Ostsee-Zeitung zu Ihnen, ne? Es gibt einen Bericht. Die Ostsee-Zeitung war das einzige Medium, das einzige Kommerzmedium, was berichtet hat, dass es die Band gegeben hat. Aber Gleichschaltung funktionierte schon unter Goebbels nicht so, dass hundertprozentig alle dasselbe geschrieben haben. Es reicht, wenn 97% behaupten, dass es die Band nicht gegeben hat. Da fällt der eine Bericht in der Ostsee-Zeitung nicht auf. Demmler trat ja bereits zu DDR-Zeiten schon im Nachwuchsgeschäft auf. Wir werden ihn in der nächsten Stunde auch persönlich sprechen lassen. Wir haben uns ein Interview für diese Sendung besorgt und da wird er das auch erklären. Ich erinnere mich an ein Treffen von ihm, vom Pioniertreffen 88, mit zwei jungen Freundinnen. Dort sang er das Lied Freunde aus der Prinzen-LP. Was mich an dieser Sache immer fasziniert, es scheint, obwohl viele auch von bekannten Künstlern heute sagen, ja, wir haben das ja schon immer gewusst, auch Künstler und Kollegen aus der DDR, für die er am Ende vielleicht sogar noch geschrieben hat. Es gibt meines Wissens keine polizeilichen Ermittlungen aus der DDR und auch nichts Handfestes vom Ministerium für Staatssicherheit. Solche Geschichten wären ja auch Erpressungspotenzial gewesen. Das finde ich merkwürdig. Sagen wir mal, er hat sich immer interessiert. Ich habe ihn in jungen Jahren ja kennengelernt, in meinen Anfangsjahren kennengelernt und habe von ihm eine Offenheit mir gegenüber erlebt, wie selten anderswo oder irgendwie. Also Offenheit, Interessiertheit und zwar ohne kommerzielles Interesse. Also er hat mich, denke ich, von Anfang an wahrgenommen als derjenige, der keine Demmler-Texte von ihm haben wollte. Umgekehrt war ich für ihn aber auch keine kommerzielle Chance oder sowas. Ja? Keine Konkurrenz dann auch. Er hat prinzipiell sich für Nachwuchs interessiert. Der Egoismus bestand meistens darin, dass er immer ein Notizbuch, der hatte immer ein Notizbuch bei und hat sich, wenn er zu irgendwelchen jungen Künstlern gegangen ist, oft Notizen gemacht. Das heißt also, ihm sind aufgrund dessen, was die ursprünglich frisch, naiv vorgetragen haben, Ideen gekommen, die er verwenden konnte. Also wir hatten denselben Spleen, er halt schon ein bisschen früher. Und ich habe das ja dann bei der Generaldirektion für Unterhaltungskunst, habe ich ja dann da auch so eine Idee eingebracht. Und wir haben zum Beispiel im HDJT für Liedermacher eine Veranstaltung entwickelt, dass talentierte junge Leute mit Profimusikern ihre Titel, die sie gewöhnt waren, zur Gitarre vorzutragen, mit Profimusikern so ein bisschen arrangieren konnten und einfach mal hören konnten, wie klingt das eigentlich, wenn ich das mit einer Band mache. Das deckt sich, liebes Publikum, mit meinen Erinnerungen, denn ich war ein Nachwuchsmoderator und habe auch in einigen Leistungsschauen bereits mit professionellen Moderatoren auf der Bühne gestanden um 1988. Eins fällt mir noch abschließend auf zum Thema Pädophil. Es ist in bürgerlichen Medien immer ein Genuss, wenn es dabei um Linke geht. Da werden immer wieder alte Ideen der Grünen durch das Dorf getrieben. Aber natürlich auch, Demmler war ein Nationalpreisträger und es wird dann immer so getan, als ob linke Künstler im Prinzip immer da so eine Tüte im Schrank haben. Das lässt sich fast weiter reiben heute bis hin zu diesen merkwürdig skurrilen Weinstein-Skandalen, auch wenn da vielleicht die Volljährigkeit gerade so erreicht worden war. Meinst du, ist da was dran? Ich habe da einen anderen Denkansatz. Ich denke, dass ab 1990 die Sexualität wieder als Herrschaftsmittel verstärkt eingesetzt wurde und wird, also als Prozess. Das heißt, es wird ja immer diese sogenannte 68er-Revolution, also die sexuelle Revolution wird ja immer erzählt. Die eigentliche sexuelle Revolution hat selbstverständlich 20 Jahre vorher in der DDR stattgefunden und die haben dann Nachholbedarf gehabt und das Vorbild der DDR wirkte ja auch. Also wenn 1976 oder wann das war, irgendwelche Westweiber mit Alice an der Spitze gekeift haben, wir haben abgetrieben. Diese Dinge, die dort passiert sind seit den End-60er Jahren auf der Westwelt, die müssen und mussten seit 1990 zurückgedreht werden. Eingefangen werden, wieder eingefangen, würde ich auch sagen. Wieder eingefangen werden. Nein, zurückgedreht, wieder ins Mittelalter zurück, ja. Und dafür braucht man genau solche Kampagnen. Und wer das nicht glaubt, so beende ich das jetzt mal, das Gespräch, der soll im Sommer mal an die Ostsee fahren, da sind wir beide nämlich gern, da treffen wir uns auch hin und wieder und mal einen FKK-Strand besuchen, also in Prerow sind wir meistens fast die einzigen Nackten dort. Ja, und es ist noch viel schlimmer, also alles, was unter 60 ist, ist untenrum rasiert und die Tattoo-Quote wird immer höher, also 60-70% mittlerweile und so weiter und so fort. Es ist ein widernatürliches Regime und zwar eben gegen das, was die französische Aufklärung gewollt hatte. Die französische Aufklärung wollte, dass der Staat der Natur des Menschen zu entsprechen habe und Menschen werden nun mal nicht mit Tattoos geboren. Wir hören in der nächsten Stunde Kurt Demmler selbst zu verschiedenen Themen sprechen und spielen jetzt ein weiteres Mal seine Musik. Jürgen, ich danke dir. Ich danke dir, dass du diese Sendung machst. Abends im Kessel der Oberflächlichkeit zählt die Schönheit der Fettverteilung, die Augen sind schwarz. Prallen ab voneinander, fallen stumpf in den Ausschnitt. Nur die Haut, nur die Hände bleiben aneinander wach. In diesen Hitzen und in diesem Schwitzen sucht jeder beim anderen nicht Wärme, nein, Kühle. Was kann das Herz in der Hölle noch nützen? In der Haut, in den Händen sitzen die Gefühle. Die Lautsprecher dröhnen, die Worte sind Englisch und selbst wo sie Deutsch sind, sie haben nichts zu sagen. Und wer was zu sagen hat, kann sich das schenken. Nur die Haut, nur die Hände, die können's noch wagen. Redig im Rhythmus der Oberflächlichkeit, du hast einen schönen Körper und Mädchen, ich auch. Reiben wir ihn aneinander, da verglühen wir, und die Haut und die Hände, und wir beide werden rau. Und wir beide Liebe werden rau. Manchmal kommt er wie ein Tourist, fasst ihr an die Brust und bewundert sie laut. Fasst ihr an das Höschen, kommt ihr ans Möschen und meint schon, sei er dir wieder unter der Haut. Manchmal kommt er wie ein Beamter, teilt ihr akkurat seine Pläne mit. Anschließend seine Liebe, Pflicht getan, bliebe, meint er als Lohn von dem Ganzen, der Hahnen dreht. Manchmal kommt er so wie ein Schuldner, legt ihr einen Strauß von Pralines auf den Tisch, sagt Entschuldigungen, meist ungelungen, und betont, es sei noch immer alles ganz frisch. Manchmal kommt er auch wie dein Liebster. Da kann er hundertmal ein anderer sein. So hast du ihn gerne, nah dir nicht ferne. So lässt du ihn immer wieder zu dir herein. Herein. Frauen kommen an, Mädchen sterben scheibchenweise sozusagen von Mann zu Mann. Mädchen gehen auf die Reise, Frauen kommen an, Frauen kommen. In kleinen Gruppen, Mutter und Vater, Tochter und Sohn. Gut in der Kleidung, gut in der Haltung, gut sehen sie aus, das reicht eben schon. Da ist rein nichts zwischen den Puppen, Mutter und Vater, Tochter und Sohn. Sehen auf ihr Aussehen, sehen auf ihr Ansehen, sehen sich in Glas, das reicht eben schon. Schau, Fensterfamilien, heil ist die Welt. Man hat mehr Geld als man braucht und ein Auto, das den Leuten gefällt. Man hat überall hin Beziehung, nur zueinander nicht mehr. Schau, Fensterfamilien, und die Liebe ist lange her. Schau, Fensterfamilien, man hat den Neid der ganzen Stadt gegen sich, weil man lächelt, weil man wirkt jederzeit. Und man kommt an, wo man hinkommt, nur zueinander nicht mehr. Schau, Fensterfamilien, und die Liebe ist lange her. Thank you. sich gut. Schrei niemals auf vor der Welt, wenn man ihnen oder anderen was tut. Da steht das Make-up unzerstörbar, nur zu einander nicht mehr. Schaufenster, Familien und die Liebe ist lange her. Schaufenster, Familien trennen sich nicht, denn es wird jedes ein hilfloses Stück nur, wo man's vom Ganzen bricht. Zwar wechselt man Dekorationen, nur zu einander nicht mehr. Schaufenster, Familien und die Liebe ist lange her. Schaufenster Familie, nur in der Nacht liegt jedes einzeln für sich, werden Träume auf die Reise gebracht. Träume zu diesem, zu jener, nur zu einander nicht mehr. Schaufenster Familien und die Liebe ist lange her. Stehen hinter Glas, in kleinen Gruppen, Mutter und Vater, Tochter und Sohn, gut in der Kleidung, gut in der Haltung, gut sehen sie aus, das reicht eben schon. Da ist rein nichts zwischen den Puppen, Mutter und Vater, Tochter und Sohn. Sehen auf ihr Aussehen, sehen auf ihr Ansehen, sehen sich in Glas, das reicht eben. Drei Titel aus dem Album Jeder Mensch kann jeden lieben. Kurt Demmler jetzt noch abschließend, die fröhlichen Mädchen aus Kiesero. So, so, so, so, schön sind die Mädchen in Kiesero. Vor einem kleinen Dorf, da streikte mein Motor. Der Wagen sprang nicht an, nicht rückwärts und nicht vor. Ein Mädchen kam dazu, das fuhr eine Combine. Hört sich das an und sagt, es wird die Kerze sein. So, so, so, so, schön sind die Mädchen in Kiesero. Sie springt von ihrem Sitz und schaut gleich selber nach. Kriegt es auch wirklich hin, wünscht mir noch guten Tag. Ich zücke einen Schein, da lacht sie mich nur aus. Sie sei von der Combine und nicht vom Zentrum Möbelhaus. So, so, so, so, schön sind die Mädchen in Kiesero. Ich sag, sie sind so klug, kommen sie doch in die Stadt, die doch viel mehr Kultur für sie zu bieten hat. Sie sagt, mehr mag schon sein, nur gehen da auf die Krähen, um die Landkulturen gedeihen, auch ohne großes Plenum. So, so, so, so, schön sind die Mädchen in Kiesero. Ich sag, nein, ohne Spaß, zum Beispiel Modern Jazz, haben sie in ihrem Leben für solche Klänge Platz? Sie sagt, an solchen Klängen sind wir beileib nicht arm, wir haben sie, wenn der Trecker fährt durch die Geflügelfarm. So, so, so, so, schön sind die Mädchen in Kiesero. Ich sag, architektonisch geschieht nichts auf dem Land, Monumentalkunst sicher ist ihnen unbekannt. Sie sagt, Monumentalität atmen der Felder weiten, nur was bei euch zu hoch ausgeht, das mähen wir ab bei Zeiten. So, so, so, so, schön sind die Mädchen in Kiesero. Apropos Uni, Hochhaus, auch möglich in der Stadt. Sie holen's Abitur nach, wer Wissen hat, der hat. Sie sagt, im Dorf gehör ich zum Professorenstab. Ich nehm die Reifeprüfung den Weizenfeldern ab. So, so, so, so, schön sind die Mädchen in Kiesero. Auch unsere Nachtlokale sind sehr empfehlenswert. Gedämpftes Licht im Saale und niemand, der sie stört. Sie sagt auch, wenn der Keeper kühn auf die Rechnung weist, weiß ich, dass unser Bulle mich billiger bescheißt. So, so, so, so, schön sind die Mädchen in Kieserow. Ich sag, die Beatkapellen sind auch nicht grad beglückt, wenn eine sich mal her verirrt und genügend Strom nicht kriegt. Sie sagt, und reicht der Strom nicht für alle Boxen aus, freut sich, wer sich unterhalten will, und es kommt Musik heraus. So, so, so, so, schön sind die Mädchen in Kieserow. Ich sag, die Kosmonauten, die sieht man auch nicht hier. Hier gibt's zu wenig Leute für ein stattliches Spalier. Sie lächelt überlegen und kontert unverfroren. Die haben wir hier noch eher, die werden ja hier geboren. So, so, so, so, schön sind die Mädchen in Kieserow. Ich sag, der erste FC Lok passt auch nicht bei euch rein, denn für sein großes Publikum ist euer Platz zu klein. Sie sagt, wenn der so weiterspielt, bleibt das nicht lange so, und er spielt schon im nächsten Jahr gegen Traktor Gieserow. So, so, so, so, schön sind die Mädchen in Gieserow. Da werde ich etwas schärfer, nur seien Sie nicht so wirsch. An euren Stubenwänden, da röhrt doch noch der Hirsch. Sie sagt, so er nur röhret, schau ich mir's gern mal an. Bei euch jedoch betatscht er mich in der Straßenbahn. So, so, so, so, schön sind die Mädchen in Kieserow. Ich sag, am Wochenende wollen Sie doch tanzen gehen. Das sind 10 Kilometer hin, zurück nochmal die 10. Sie sagt, hin fahr ich mit dem Bus, zurück hab ich nen Jungen. Mit dem wird's mir zu kurz, sogar für die Erledigungen. So, was wollen Sie mit nem Jungen? Sie brauchen einen Mann. Drum steigen Sie um, mein Fräulein, ich biet mich Ihnen an. Sie sagt, Sie mieser Gockel, nur gut, dass unser Haar nicht nur wie Sie kann krähen, sondern auch treten kann. So, so, so, so, schön sind die Mädchen in Kiese. Aber oh. Bei der Aufnahme von Verse auf 6 Beinen war ich dabei. Ich stand allerdings vor der Tür, da die Amiga-Leute zu spät kommen, nicht in den Studentenclub Bärenzwinger ließen, was ich nicht geahnt hatte. Die Westlügenpresse hat beim Inländerhassen und Nachtreten in den Tod dieses Lied als erstaunlich freizügig eingeschätzt. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir Mitte, Ende der 1970er gestaunt hätten. Wir haben uns gefreut. Es war der lebensfrohe Ton der Zeit. Damals. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich stehe auf einem Tisch, der hat 4 Beine. Und meine 2 dazu ergeben 6. Ich singe diese Verse ganz alleine. Gegen einen sehr verbreiteten Komplex, denn es gibt Leute, die nicht bis 7 zählen können, die kommen nur bis 6. Denn es gibt Leute, die niemals lieben, lieben können, die kommen nur bis 6. Es gab mal, so heißt es, der Erdteile 7. Atlantis der 7. verschwand wie ein Klecks im Weltmeer. Vielleicht wusste man da was vom Lieben. Atlantis verschwand, blieb der Erdteile 6. Denn es gibt Leute, die nicht bis 7 zählen können, die kommen nur bis 6. Denn es gibt Leute, die niemals lieben, lieben können, die kommen nur bis 6. Die 7 Schwäne, die durch Mutters Märchen zogen, voll Schwesternliebe, Mutter dieses Märchen nach Verstecks. Der eine von den Schwänen hat sich Leder vorgezogen, was blieb der lieben Schwester übrig? 6. Denn es gibt Leute, die nicht bis 7 zählen können, die kommen nur bis 6. Denn es gibt Leute, die niemals lieben, lieben können, die kommen nur bis 6. Den bösen Drachen wurden häufig 7 Köpfe zugeschrieben, und dass sie Jungfrau neben war bei ihnen Ex. Schlug einen Kopf man ihnen ab, was aber Sense mit dem Lieben, blieb nur die heiße Schwefelglut von 6. Denn es gibt Leute, die nicht bis 7 zählen können, die kommen nur bis 6. Denn es gibt Leute, die niemals lieben, lieben können, die kommen nur bis 6. Fürs 7. Jahr sagt man selbst den allerbesten Ehen, gefährliches voraus, jawohl, in jeder Ehe steckt's. Und wie man dieses Jahr bewältigt, lässt erst wahre Liebe sehen. Das 7. ist das erste nach nur 6. Denn es gibt Leute, die nicht bis 7 zählen können, die kommen nur bis 6. Denn es gibt Leute, die niemals lieben, lieben können, die kommen nur bis 6. Die alten großen großen Griechen sangen früher zur Kithara der Siebenseitigen von Liebe manchen Text. Es starben Griechenreich und siebenseitige Kithara, als Mode wurde das Seitenspiel mit Sex. Denn es gibt Leute, die nicht bis sieben zählen können, die kommen wir nur bis sechs. Denn es gibt Leute, die niemals lieben, lieben können, die kommen wir nur bis sechs. Gern hätte ich dem Lied sieben Strophen geschrieben, jedoch für die siebente finde ich nix. Vielleicht wär's ne Strophe aufs wahrhaftige Lieben geworden. Ich scheitere, Resultat, Sex. Denn es gibt Leute, die nicht bis sieben zählen können, die kommen nur bis sechs. Denn es gibt Leute, die niemals lieben, lieben können, die kommen nur bis sechs. Für mich eine Entdeckung der letzten Jahre. Ich konnte mich nicht erinnern, es vorher jemals gehört zu haben. Mich interessieren an Kurts Liedermacherliedern vor allem die frühesten, als er jung und frisch und optimistisch dahersang. Seine Stimme gibt nicht den kleinsten Anlass, spätere Depressionen zu ahnen. In diesem frühen Lied hört man eine längst vergessene Mischung aus Singleclub-Ästhetik und Jazz-Adaption der 1960er in der DDR. Poetisch wie musikalisch höchst interessant, professionell und schön arrangiert, bestens aufgenommen, das Herbstlied. Eines Abends im Herbst sind wir Schwalben geworden und der Wind aus dem Norden trieb uns über die Stadt. Dächer spießerten dreist mit Antennengestänge in die Quer, in die Länge. Doch wir zogen hinaus, weit hinaus in den Himmel, aus dem Stein, der so tot war, und mit Glockengebimmel in den Himmel, der rot war. Rot wie Zorn oder Scham, wer wird's je untersuchen? Aber röter als Buchen, aber röter als Buchen im Herbst. In den Himmel, der rot war, rot wie Zorn oder Scham, wer will's je untersuchen? Aber röter als Buchen, aber röter als Buchen im Herbst. Eines Abends im Herbst, als sein Zimmer zu klein war, als sein Bett zu gemein war für die Liebe.